Zum 22. Todestag des Genossen Kim Il-sung gab das Nationale Juche-Ideologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo am 23. Juni eine Sondernummer des Bulletins heraus. In einem Beitrag unter dem Titel »Der Vater des Volkes« lobpries man den Genossen Kim Il-sung, den Gründer des sozialistischen Koreas. Er sei eher der große Vater gewesen, der die Verantwortung für das Leben und Schicksal des Volkes übernommen habe, als Staatsführer eines Landes.